Als das alte Opferfeuer in Hyperborea erlosch, erschien das neue Feuer, die neue Sonne, genannt Knot Fiur. Es wurde von einem Zwillingspaar entzündet. Der Name, den sich die Hyperborea selbst gegeben hatten, war Haunebu oder Haunebut. So erscheint er in den ägyptischen Papyrus. Spanhut sagte mir auch, dass das Wort Hebräer zum ersten Male auf Grabsäulen in ägyptischen Tempeln eingraviert erscheint und sich auf die Riesen bezieht. Die Germanen sind das Erzeugnis einer Mischung der Asen und Vanen laut Spanhut, die 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung erfolgte. Der Name Germane wurde erst 222 Jahre vor Christus bekannt. Die Asen kommen vom Kaukasus, von Elbrus, vielleicht von Ararat. Die Vanen befanden sich im polaren Norden. Außer dem Feuer aus Muspelheim würde das Atlantis Platons, das sich laut Spanhut am Pol befindet, von einer riesigen Welle, genannt Tsunami, das heißt Wasser, zerstört worden sein. Nach dem Feuer kommt das Wasser, auch in der Erfahrung meiner Einweihung. Der lutherische Pastor Spanhut zeigte mir große Blätter in den Alphabeten der Runen, der Philister und Phönizier. Er bewies, dass zuerst das runische Alphabet da war, danach das philisterische und zuletzt das phönizische. Er versicherte mir, dass die Phönizier nordische Arier waren, worin er sich zweifellos nicht irrt. Wir sprachen bereits darüber. Er leitete den Namen der Edda, Zusammenfassung alter Lobgesänge auf die Götter, die in den Jahren 1179 bis 1241 in Island entstanden, von Ida, den Ebenen des Ida ab, wo seiner Meinung nach die Asen Asgard errichteten. Gleich danach ließ er sich in materiellen Erklärungen über die Bezeichnung, die man dem goldenen Zeitalter gegeben hatte, aus, wegen des bei den nördischen Völkern angesammelten Goldes, das man im Tausch gegen Bernstein erhalten hatte, über die Bernsteinstraße, die Europa durchkreuzte bis nach Ägypten. Es hat nie wieder so viel Gold gegeben wie in jenen Zeiten. Es geschieht mit einer Mischung treffenden Einfühlungsvermögens und absurdem Materialismus, mit welchem Pastor Spanhut seine eigenen Auffassungen und die Möglichkeit einer großartigen Weltanschauung zerstört. Durch ein ähnliches Vorgehen könnte auch ich sagen, dass der Name Edda von der astralen Vermittlung Ida kommt, zur Rechten der psychischen Wirbelsäule und Zwilling der Pingala. Dies zu versichern wäre viel angebrachter, wenn es sich um die Edda handelt. Der wichtigste Teil der Edda ist die Völuspa oder der Gesang der sehenden Wöhler. Er beschreibt das Ragnarök, die Dämmerung und den Tod der Götter. Es ist interessant festzustellen, dass die Sterne sich alle 19 Jahre wieder an derselben Stelle befinden, laut Meton, der griechische Astronom. So geschah es alle 19 Jahre, dass Apollo nach Hyperborea reiste. Das war das metonianische Jahr, das aus 19 aufeinanderfolgenden Jahren bestand. In Wahrheit das Jahr des Apollo, das hyperboreische Jahr. Die schwarze Legende, die große Verschwörung versucht, die Nordischen als ein Volk der Eindringlinge und Zerstörer darzustellen. Man weiß nichts Genaues über das Griechenland von vor 1500 vor Christus. Dorthin gelangten die Männer des Bernsteins, sie kehren dorthin zurück nach der letzten Zerstörung der hyperboreischen Region, denn sie waren schon sehr viel früher dort gewesen. Sie gründen neue Städte und die griechischen Hauptheiligtümer von Delphi und Delos. Das erzählt Herodot. Göttlichkeiten wie Apollo und Artemis waren von Hyperborea gekommen. Und dieser mysteriöse Reisende Abaris oder Ar-Bar-Is, der die Freundschaft und die Blutsverbindung mit den Leuten von Delos erneuert. Auch Opis und Arge, die Priesterinnen, Zauberinnen, kommen dort an. Und Aloine? Unterdessen ist die Erde, die im hohen Norden Helgoland mit dem Festland verband, untergegangen und wieder aufgetaucht. Die Hünen mit ihren goldenen Täfelchen sind wiedergefunden worden. Wenn die Daten, die uns die Archäologen und Anthropologen vermitteln, richtig wären, müsste das Bronzezeitalter im Nord- und Mitteleuropa zwischen 2000 und 750 Jahren vor Christus bestanden haben. Um etwa 1800 bis 1500 vor Christus waren die Germanen im Süden von Schweden und Norwegen in Dänemark und Deutschland. Einige Stämme ließen sich zwischen 800 und 300 vor Christus im Osten am Dnieper nieder und gelangten bis zum Schwarzen Meer. Um das Jahr 180 vor Christus landen sie an der Mündung der Donau. Die erste Verbreitung der Vandalen, Langobarden und Goten begann an der Mündung der Weichsel Richtung Europa. Bevor die Slawen auftauchten, war der Osten bereits germanisches Land. Das Wort Slave kommt von Sklave. Sie waren die Sklaven der germanischen Reiche, die Sudra-Geborenen von der niederen Kaste, ohne Zugang zu den Runen noch zu den geheiligten Kenntnissen, ohne Recht auf Götterverehrung noch auf Opfer. Es ist die christliche Kirche von Rom, die dazu übergeht, sie Slawen zu nennen, und stellt sich wie immer auf die Seite der Sklaven gegen die Völker hyperboreischer Herkunft, zum Aufruhr gegen die göttlichen Arier hetzend, gegen die Rasse und das Blut, genauso wie es heute unter dem polnischen sklavischen Papst geschieht. Um die Jahre 1400 bis 1200 vor Christus gelangen die nördischen Völker nach Ägypten. Ihre Krieger trugen Helme mit Stierhörnern und Federn. Ihre Schiffe kamen aus Helgoland und Jütland. Ihre Nachbildungen finden wir auf den Grabsäulen der ägyptischen Tempel. Sie wurden von dem Pharao Ramses II., auch ein Nordischer, besiegt. Denn die Hyperboreer waren in Urzeiten nach Ägypten gelangt, das sie gründeten, wie bereits gesagt. Gobineau behauptet, dass sie von Indien gekommen seien. Spanut erklärte mir, der Krieg zwischen den nordischen und den ägyptischen Pharao war eigentlich ein Streit unter Verwandten, wie der Krieg zwischen Deutschen und Engländern. Auch Rom ist von den Germanen im Jahre 753 vor Christus gegründet worden. Es geschah durch die Zwillinge Romulus und Remus, Söhne der Rea, Silvia. Die Wölfin Wotans nährte sie. Sie gehörten dem Volke der Italica und der Umbria an, die von der Insel Jütland stammten. Alle nordischen Gründer von Orten waren Zwillinge, Zwillingskönige, Atlanter. Wir finden ihre Zwillingskönige bei den Alken, den Goten, den Vandalen, den Sueben, den Umbriern, von denen das italienische Umbrien herrührt, und den Cheruskern, der Stamm des Hermann der Cherusker, Arminius für die Lateiner, der im Teutoburger Wald die Legionen des römischen Varus vernichtete. Das ist die Wahrheit über die bereits historischen Zeiten, die das Judentum und die katholische Kirche von Rom zerstörte, zusammen mit der Rasse und dem arischen Blut. Es hat keine universale Geschichte noch sonst eine Zivilisation gegeben, die nicht durch die nordisch-hyperboreische Rasse geschaffen und entwickelt worden wäre, durch die halbgöttliche Rasse der weißen Helden, der Arier vom Pol in ihrem Auszug und bis zum Niedergang seit ihrer glorreichen Vergangenheit, nach der Zerstörung von Baradesha, von Midgard, das irdische Hyperborea, das goldene Zeitalter.